Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 15 Minuten sind wir jetzt ausschließlich hier im Radio und dann schaltet auch das WDR Fernsehen sich dazu und dann begrüße ich die Fernsehzuschauer auch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht wieder eine offene Talkrunde und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier ist meine Nummer, unter der ihr mich sofort und heiß erreichen könnt hier in Köln und zwar kostenfrei 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Markus und er ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Erstmal schöne Grüße an das ganze Live-Team. Sehr nett, und, danke. Ich freue mich, dass ihr mich zurückgerufen habt, weil ja. Ich versuche schon seit Tagen. So, mein Problem ist, es gibt einen Jungen auf meiner Schule, der ist in meinem Alter. Moment, der ist ein Jahr jünger als ich. Mhm. So. Und er will was von mir. Das kommt schon mal vor, sowas. Ja, ist klar. Bist du denn schwul oder bisexuell? Nein. Nein. Also, ich glaub's nicht. Also, und folgendermaßen. Also, der will schon seit über einem Monat was von mir. Wie machst du das denn? Kneift dir ab und zu mal in den Po? Nein, ich mach gar nichts. Also der ist einfach schwul und ich weiß das auch. Ich habe auch damit keine Probleme. Aber wie magst du das denn, dass er von dir was will? Hat er das gesagt? Der hat mir das gesagt. Ah ja. Ja. Und und ich habe mir auch was dann gesagt, dass ich halt nichts von ihm will, weil ich nicht so bin. Und ich habe zurzeit auch eine Freundin. Und mit der bin ich auch glücklich. Und wir sind schon seit über einem Jahr zusammen. Ja. Aber ich höre irgendwo ein Aber. Wo liegt das Problem? So, und wir waren letztes Wochenende, also ich und er, wir waren letztes Wochenende in einer Diskothek. Und wir haben Spaß gehabt, wir haben auch was getrunken. Also ich glaube, ich habe 4 oder 5 Bier getrunken. Und der hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm nach draußen zu gehen, so auf den Parkplatz eine Runde laufen, so ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, ich habe gesagt, ja, warum denn nicht? Ist auch sehr heiß hier drin, ne? Ja, dann bin ich mit ihm rausgegangen. Dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten, so über... Und der hat mich dann auch gefragt, ob ich jetzt wirklich keine Probleme damit habe, dass er halt so ist und so. Was ist denn da noch passiert auf dem Parkplatz? Ja, das kommt noch. Bitte. Bitte? Bitte, ja, erzähl's. Ja, ja. So, und wir sind dann rumgelaufen und wir sind dann zu einem Wagen gegangen, den wir uns ausgeliehen haben für die Diskothek. Wir sind halt mit so einem Auto dahin gefahren, ausgeliehen. Ja, dann waren wir halt am Auto und haben uns dann so eine Seitentür so angelehnt. Und also mir ging's gut, also mir ging's nach den 4, 5 Bieren, mir ging's richtig gut. Jetzt will ich keine langen Einleitungen mehr hören. Was ist da passiert? Ja, so. Und ja, dann kam er auf mich zu und knutschte mich einfach. Nein. Ja. Er hat dich einfach geknutscht. Auf dem Mund? Ja. Mit Zunge? Erstmal ohne und dann mit und. Also, richtig, volle Kanne rein die Zunge. Ja, ja, ja. Markus, was sagt denn der junge heterosexuelle Markus dazu? Also ich hab ihn nicht weggestoßen. Ich hab nichts gemacht. Ja. Ja. Also würde ich mal so sagen, okay, aber ist nur ein bisschen blöd, dass du eine Freundin hast. Mit der Freundin nicht so gut gefallen. Und dich treibt wahrscheinlich jetzt die Frage um in. Ich homosexuell jetzt? Kann das sein? Nein, ich habe jetzt, ich weiß nicht, er hat mich dann einen Tag später angerufen und er wollte zu mir kommen. Und ich habe ihm gesagt, also ich glaube nicht, dass eine richtige Entscheidung, also dass das richtig wäre, wenn er jetzt zu mir kommen würde, weil es ein bisschen zu viel war gestern. Und, sagen wir mal, Markus, mal Hand aufs Herz, wenn du jetzt keine Freundin hättest im Moment, ne? Könnte man dich weich kochen? Ich weiß es nicht. Also ich hab nichts gegen ihn. Also ihr seht toll aus und ihr ist wirklich nett und süß und. Darf ich mal meine telepathischen Fähigkeiten gerade mal eben einsetzen? Ja. Und mal so zu dir rübersenden? Mir kommt es so vor, mich dünkt, sagte man früher im alten Deutsch, dass du so abgeneigt gar nicht von dieser bisexuellen, schwulen Welt bist. Ja, das kann sein. Ha. Ich war nirgendwo in der Szene, also was er mir alles so erzählt hat von dem ganzen Szenenleben. Ja. Und wo liegt jetzt das Problem? Ein Satz, einen konkreten Satz. Ich habe Angst auszuleben, also es auszuleben, es wirklich zu versuchen, weil es kann sein, wenn ich jetzt zu ihm sagen würde, ja okay, wir können es versuchen mit unserer Beziehung, aber wenn ich mich zum Beispiel nach einem Monat oder nach ein paar Wochen irgendwie anders entscheiden sollte und sagen würde, nee, das ist nicht mein Fall, ich habe einfach Angst, ihn zu enttäuschen. Ja, weil dann lass die Finger davon. Außerdem geht es jetzt nicht nur um ihn, es geht um deine Freundin, Mensch, das erwähnst du überhaupt gar nicht, das läuft so nebenher. Aber ich würde es nochmal tun. Du, siehst du? Also erstmal, ja, also ich glaube auch, dass du ein relativ scharfes Bedürfnis hast, diese Welt mal ein bisschen zu erkunden. Aber dafür musst du erstmal reinen Tisch in deinem Leben schaffen, sprich das mit deiner Freundin klären. Und dann leb dich aus, Junge, mach was, tu es und versuche dich, damit du weißt, was du bist. Aber ich kann mir keinen Geschlechtsverkehr mit einem Jungen vorstellen. Ja, dann lass es erstmal sein. Also ich kann es mir vorstellen, mit ihm rumzumachen, ja. Rumzuknutschen, rumzurutschen. Ja, aber du musst es ja auch nicht, das ist ja völlig egal. Mach erstmal was, wonach dir der Sinn steht und was du meinst, was für dich in Ordnung ist. Aber bring erstmal Ordnung in dein Leben. Betrüg bitte nicht parallel deine Freundin dazu, das ist nicht in Ordnung. Ja gut, aber mir hat das gefallen und ich weiß nicht, ich denke, wenn wir uns demnächst mal wieder sehen, in der Diskothek oder... Ja, was heißt, mir hat das gefallen? Du hast eine Freundin, Mensch. Und dann kann man nicht alles machen, was einem vielleicht nebenher auch noch so gefällt. Ja. Dann trenn dich von deiner Freundin und raus in die freie Wildbahn mit dir. Ja, ist schon richtig, aber vielleicht gefällt mir das andere besser. Ja, vielleicht. Du musst schon irgendwie eine Entscheidung fällen, in welche Richtung du gehen willst. Oder ich mach das so, dass ich irgendwie heimlich... Ohne dass es meine Freunde rauskriegt. Finde ich blöd. Finde ich ganz blöd, wenn das eine Freundin irgendwann erfährt. Das ist einfach Betrug und unfair deiner Freundin gegenüber. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt, Markus. Ich glaube, dass du da interessiert dran bist. Das hört man nun aus jeder Ritze dessen, was du erzählst. Aber ich würde auch sagen, mach es, versuch es, tu das, soweit du meinst, dass es dir Spaß macht. Aber trenn dich von deiner Freundin vorher. Wie ist denn die Beziehung zu deiner Freundin? Ist das eine Liebesbeziehung? Eine große? Doch, eigentlich schon. Ja, doch, eigentlich also, schon. Ja gut, wenn wir uns jeden Tag sehen, kriegen wir uns oft in die Haare. Aber eigentlich läuft es ganz gut. So, nochmal. Klar Schiff machen und dann die eigene sexuelle Identität suchen. Das ist meine Auffassung, mein Tipp an dich. Art für dich. Okay? Ja. Markus, alles Gute bei der Selbstsuche. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 5678 111, meine Telefonnummer, meine Faxnummer. 0800 5678 110. Es gab doch mal so eine schöne Werbung, ne? Das ist mein neues Auto, meine neue Frau, mein neues Pferd. Und dann hat der Frauenrat der Werbeindustrie oder wie das heißt protestiert, das sei frauenfeindlich. Ich fand's toll. Andreas, 36 Jahre alt. Hallo. Morgen. Morgen. Mein Thema ist, was soll das andere sein? Was gibt's zurzeit Wichtigeres? Big Brother. Und zwar bin ich ein Hardcore-Big Brother-Seher. Ja? Ich guck das ungefähr 8-9 Stunden am Tag. Ja. Live. Das ist doch nicht wahr. Echt live? Doch, ja. Also, ich habe im Moment nichts Besseres zu tun. Ich bin arbeitslos. Und wenn ich morgens aufstehe, schalte ich die Glotze an. Nicht, dass ich jetzt 8-9 Stunden da nur für das Glotze sitze. Ja, das läuft dann über das Bezahlfernsehen, ja, ne? Ja, das ist kostenlos. Ich habe zwar das Bezahlfernsehen, aber der Kanal kostet mich nichts extra. Den habe ich nur von der Telekom freischalten lassen müssen. Das war alles. Echt? Das kostet nichts? Das kostet nichts, nein. Das ist kostenlos. Mhm. Oder zahlt das Sozialamt vielleicht? Nein. Also heute kann man ja alles Mögliche vom Sozialamt kriegen. Also. Es ist, glaube ich, nicht. Nein, Hardcore. Ja, pass auf, ich habe gestern nicht richtig geguckt, heute nicht richtig geguckt. Was macht der Wurzelzwerg? Also ich finde, der muss unbedingt drin bleiben. Ist der lustig? Der hat gestern gefurzt. Das fand ich unästhetisch. Ja, okay, das fand ich. Der ist halt, ja, so ein typischer Urbayer ist das halt. So, wir wollen nicht Mensch, die Bayern beleidigen. Also sind also nicht, ich kenne viele Bayern, so sind die nicht. Ja, okay. Das ist halt ein Mensch vom Land. Aber der hat eine sehr, das ist heute gerade rausgekommen, so, die haben heute eine interessante Diskussion gehabt. Das sehen dann die RTL-Zuschauer, was haben wir heute? Heute haben wir Donnerstag. Mhm. Das sehen die dann am Montag erst. Mhm. Da ging es um die Rollenverteilung, also wer jetzt stärker ist oder wer, wie Frauen untereinander sind und wie Männer untereinander sind. So. Und da hat er mal so deutlich seine Meinung gesagt in der Diskussionsrunde und eben auch mal so gleich Personen an den Pranger gestellt, die eigentlich wirklich total langweilig sind, die da ausgewählt gehören. Zum Beispiel? Zum Beispiel der Jörg. Nichts gegen den Jörg jetzt und nichts gegen schwul sein, jeder Nein, wie er will. Aber ich bin auch, ich möchte auch, dass er rauskommt. Aber er ist total... Das ist der Langweiler. Total langweilig. Aber der Schönling auch, ne? Prinz ja, Schlaf, das ist vielleicht der Zweite, der da auf der Liste steht. Ich finde, der hat heute hat zum Beispiel RTL 2 mal so das Umfeld beleuchtet. So, ich weiß nicht, wie das hieß. RTL Exklusiv, glaube ich. Da haben sie mal so gezeigt, wo er lebt und alles. Ein ganz verwöhntes... So ein kleiner, verwöhnter, so reicher ist das. Ja, Schönling. Ja, so habe ich ihn auch gleich aufgefasst. Sag mal, für mich ist ja auch eine absolute Negativfigur diese Abrissunternehmerin, diese Hanka. Ja, obwohl es eigentlich eine Landsmännin von mir ist, eine Sechsin, aber die egal. Finde ich auch. Obwohl sie sich jetzt langsam macht. Heute zum Beispiel bei der Diskussion hat sie das erste Mal, weil der neue Christian jetzt, ja. Der hat es erst einmal so richtig, ich will nicht sagen, angegriffen, aber er hat ja mal deutliche Worte gesagt, so, dass sie sich eben auch mal etwas zurücknehmen muss und so, und dass sie immer so Etikette machen soll. Das hat sie jetzt wahrscheinlich eingesehen, weil sie gemerkt hat sofort, dass sie überhaupt keinen Zuspruch von den anderen gekriegt hat. Ja. Die anderen haben ihm sofort recht gegeben, den neuen Christian und es geht ja auch immerhin um eine Viertelmillion Mark. Ne? Ja. Die neue Frau, ist die okay oder ist das auch eine berechnende? Ja, zu der kann ich noch nicht so viel sagen, obwohl ich jetzt zweimal live sehe, aber die erzählt noch nicht so viel von sich aus, das, was man halt schon weiß, dass sie in Scheidung lebt, einen neuen Freund hat und sich ein Kind wünscht, aber... Ich habe gestern so reingeguckt, da hat ja Walter schon wieder geschleimt, ne? Der schleimt immer noch. Ich meine, es ist jetzt interessant im Moment der kleine Krieg so zwischen der Ehepro und zwischen der Neuen. Stechen sich gegenseitig aus. Ja, und was auch sehr interessant ist, was auf RTL 2 bis jetzt null rübergekommen ist, die Berechnung von der Blondine, von der Daniela. Ah ja. Obwohl ich die eigentlich mag, muss ich sagen. Lass uns mal den ganzen Mist mal zur Seite schieben, was da abgeht. Ich will noch ein paar Sätze von dir hören, Andreas. Ist das für dich so eine Art Ersatzleben, was du da führst, wenn du so viele Stunden am Tag dir diese Leute anguckst? Nein. Nein, ist es nicht. Es ist so, ich habe mich auch beworben bei der zweiten Staffel, muss ich sagen. Und Ersatzleben ist das nicht für mich. Ich meine, ich stehe halt morgens auf und statt ich jetzt eben das Radio anmache zum Frühstück, dann mache ich eben die Klotze an und dann läuft es eben. Und wenn ich heimkomme, mache ich eben auch die Klotze an und ich hocke jetzt nicht davor. Und Aber man ist ja dann doch schon abgelenkt, ne? Wenn man das guckt. Man kann ja dann nichts anderes machen. Du kannst nicht ordentlich. Du bist ja konzentriert, ein Buch zu lesen oder so. Das geht ja gar nicht. Nein, also lesen kann man nicht, weil man ja dann irgendwie da doch zuhört im Endeffekt. Du kannst Möhren schnibbeln oder sowas dabei. Bist du süchtig danach? Bitte? Bist du süchtig danach? Nö, süchtig nicht. Ich finde es aber nur eben interessant. Ja, es ist wirklich interessant. Also, ein interessantes Experiment. Ja, es ist wirklich, und es demaskiert die Menschen enorm. Ne? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass Christian gesagt hat, als er rausgegangen ist, er würde mit Steffi auch nochmal von unten anfangen wollen, von neu. Er hat mit Steffi telefoniert, das kam heute auch auf RTL. Ich verstehe das nicht. Also, das verstehe ich auch nicht. Also das bestätigt mich nur in der Meinung, die ich schon vorher hatte von dem Christian auch, dass das nur eine Rolle war. Das ist ja so, also eine Extremsituation, da zeigen sich ja die wirklichen Charaktere, nicht hinterher, ne? Wenn man draußen wieder ist. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Der Einzige, der das ab und zu macht, jetzt anderen Leuten mal so die Meinung sagen, aber eben auch nicht so krass, das ist der Harry, finde ich. Ja. Aber jetzt irgendwie, alles andere geht immer nur hinten rum, so. Da hetzt der eine über den anderen, wenn man das über den ganzen Tag verfolgt, da hocken sich die Mädels in das Zimmer, die Leute stellen sich um die Ecke, in die Ecke und bisschen nach da hinten, so. Also, eine Intrige nach der anderen, so. Wir haben schon viele, viele heterosexuelle Männer gesagt, wenn ich das so weiter gucke, werde ich schwul. Weil die Frauen sowas von intrigant sind und ja, schnattern stimmt, rum. Das ist echt schlimm. Also da ist überhaupt keine jetzt vom Charakter dabei, so wo man jetzt sagen könnte, mein gut vom Aussehen, ja, die Daniela so, aber die mir jetzt zusagen würde jetzt. Ich meine, die Geschmäcker sind verschieden. Wem gönnst du das Ergebnis, also den Sieg? Den Sieg? Hm? Dem Frank. Dem Frank? Ja. Der ist ganz ruhig am Rande, ne? Ja, obwohl, wenn man das über den ganzen Tag verfolgt, der hat jetzt doch schon so ein bisschen was rausgelassen, ja, über sich erzählt. Aber den finde ich in Ordnung so. Der ist auch nicht so, Andreas, sagen, so ein gnadenloser Selbstmord. Jetzt mache ich ganz radikal Schluss, weil ich jetzt gleich die Fernsehzuschauer begrüßen muss. Schön mit dir gesprochen zu haben und okay, wünsche alles Gute. Tschüss. So. Jetzt sind wir auch im Fernsehen da. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind ein bisschen später im Fernsehen, wir bitten das zu entschuldigen. Aber jetzt kann es ja losgehen. Wir haben heute Nacht wieder eine freie Talk-Radio-Runde. Und ich bin gespannt auf euch, auf eure Themen und freue mich, mich jetzt mit euch unterhalten zu können. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt bin ich verbunden mit Sascha. Stimmt das? Ja, das stimmt. 24 Jahre alt. Ja, 24. Hallo Sascha. Ja, hallo. Was ist los? Ja, meine Mutter hat am Sonntagabend im Wohnzimmer einen Schlaganfall erlitten. Und ich war gerade so noch mit ihr am Reden. Ich drehe mich gerade um so, rede mit ihr und auf einmal, ich habe sie eine Frage gestellt, sagte sie so zu mir so was wie, Baum springen und hüpfen. Ich so, boah, was hast du? Willst du mich verarschen? Mhm. Ich guck sie an, die ganze Gesichtshälfte. Also, war keine Spannung mehr drauf. Ihr saßt am Tisch. Runter. Ihr saßt am Tisch. Sie saß am Tisch, ja, mhm. Sie saß am Tisch. Und warst du alleine mit ihr? Nee, mein Vater war daneben und mhm. die Freundin von meinem Bruder. Mein Bruder war auch dabei, ne? Mhm. Wie alt ist deine Mutter? 47. 47 erst. 47 erst, ja. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann, sie fing an zu weinen, was los, die ganze Zeit, sie konnten nicht mal richtig sprechen, ne, die ganze Zeit nur, ich dachte, nein, was ist denn los, was soll ich machen, ich hab dann nur... Saß sie denn noch, oder sackte sie so in sich zusammen und stützte sich auf dem Tisch ab? Wie soll man das beschreiben, sie saß krumm da, mhm. aber die ganze richtige Körperseite, die war wirklich weg, ne. Mhm. Und auf jeden Fall, ja, ich habe da sofort den Notarzt gerufen und da kam dann auch 4 Minuten später und er sagte dann auch zu mir, wo sie abgeholt haben, sagte er, war gut, dass ich so schnell angerufen habe, weil mhm. wegen den bleibenden Schäden und so, ne? Mhm. Also ja. Der hat das gleich diagnostiziert, dass es sich um einen Schlaganfall handelt. Ja, weil das alles runterhing und mhm. das ist ein typisches mhm. typische mhm. Anzeichen. War sie denn bei Bewusstsein, bis der Notarzt kam? Ja, die war voll im Bewusstsein. Dann ist sie ins Krankenhaus sofort gebracht worden? Ja. Was hat man im Krankenhaus mit ihr gemacht, weißt du das? Die haben mehrere Tests gemacht und dann erstmal an so einen Tropf angeschlossen und dann war sie erstmal irgendwie Beruhigungstropfen gegeben, mehr weiß ich nicht. Also ich war selber so fertig, ne? Ich habe nur geweint, ich gebe es zu, ich bin zwar männlich, aber ich habe geweint bis zum geht nicht mehr, ne? Aber bist du mit ins Krankenhaus gefahren? Ja, ich bin ins Krankenhaus gefahren. Ja. Das war Sonntagabend. Das war Sonntagabend. Nun haben wir heute Donnerstag. Wie geht es deiner Mutter jetzt? Die hat gestern einen Rückschlag gehabt. Was heißt das genau? Ein Rückschlag? Nochmal einen Schlaganfall bekommen? Ja, genau. Das war. Sie wurde auf die inneren Frauenwurzel gelegt. Mhm. Erst, wir haben sie besucht und sie hat eigentlich schon wieder Fortschritte gemacht. Ich meine, sie konnte nicht richtig, wie soll ich sagen, reden konnte sie nicht richtig. Immer, sie hat versucht, sie hat sich Mühe gegeben, durfte gestern den ersten Tag wieder laufen. Mhm. Ne? Also sie konnte ja nicht laufen und sie hat auch probiert, sie hat Pillen gezeigt. Und da hat die Therapeutin gesagt, die ja sowas behandelt hat, gesagt, wenn sie einhaken, lass sie laufen. Mhm. Ja, und dann praktisch sind wir gestern nach Hause gefahren. Mhm. Ja, und dann ruft dann ein Arzt an, dass er einen Rückfall gehabt hat. Mhm. Das war gestern. Seid ihr dann wieder hingefahren zu ihr und habt... Die ist Intensivstation und wir dürfen sie erst morgen besuchen. Mhm. Habt ihr mit einem Arzt geredet? Ja. Was bedeutet jetzt der weitere... Ist es ein weiterer Schlaganfall oder was ist das genau? Ja, sie hatten einen weiteren Schlaganfall. Sie hatten auch einen befürchtet, weil irgendwie ihre Adern mit Kalk zu. Mhm. Und da hat sich nur noch nicht mal, hat der Arzt mit mir so erklärt, noch nicht mal ein Millimeter großes Stück in der Ader gelöst. Mhm. Da hat sich nur für vielleicht eine Sekunde dicht gemacht, ne? Du weißt aber jetzt gar nicht, was diese neue Verschlechterung der Krankheit jetzt bedeutet, ne? Weißt du nicht. Das weiß ich überhaupt nicht. Mhm. Also doch, ich bin ja nicht hundertprozentig sicher. Der Arzt hat gesagt, wegen ihrer rechten Körperhälfte, wegen dem Bein, ja. Also es kann passieren, dass da Nachwirkungen bleiben, weil das Gehirn das nicht mehr richtig steuern kann. Mhm. Ne? Ihr fahrt oder geht morgen ins Krankenhaus? Wir gehen morgen auf jeden Fall ins Krankenhaus, ja. Und heute war der Vater auch nicht da und hat mit einem Arzt geredet? Mein Vater, der ist selber fertig, der hat vor einem halben Jahr einen Herzinfarkt gehabt. Mhm. Und der wurde vorgestern selber noch vom Arzt dahin untersucht, weil er kriegt kaum noch Luft und... Achso, das heißt, das liegt jetzt an euch Jungs, dass ihr euch darum kümmert. Mhm. Ja, genau, das liegt an meinem Bruder und mir jetzt praktisch. Mhm. Und was ist das für ein Gefühl, wenn die eigene Mutter am Tisch quasi einen Schlaganfall bekommt? Nicht quasi, am Tisch einen Schlaganfall bekommt. Da rechnet man ja nun überhaupt nicht mit sowas. Ja, ich dachte ehrlich jetzt, als ob mir irgendeiner meine Mutter so rauben will. So schlagartig, so, man redet mit ihr, ich habe mit ihr gedammelt, also so rumgetobt so ein bisschen und so. Es gab ja wahrscheinlich auch überhaupt keine Anzeichen dafür vorher. Nein. Das ist das Tückische, ja. Nein, überhaupt nicht, das war gar nichts. Und dann schlagartig, ich habe noch mit ihr geredet und dann schlagartig war sie weg. Also ich weiß von vielen Schlaganfallpatienten, Sascha, dass sie doch wieder recht gut auf die Beine kommen. Und deine Mutter ist ja sehr schnell behandelt worden und auch bei dem zweiten Schlaganfall war sie ja nun Gott sei Dank im Krankenhaus. Und du hast es ja auch noch gar nicht richtig von einem Arzt erklärt bekommen, was nun gestern passiert ist. Sodass man ja vielleicht doch die Hoffnung haben könnte, dass sie einigermaßen wieder sich regenerieren kann. Ja, ich hoffe es, weil die Ärzte haben ja auch gesagt gehabt, bevor der zweite Schlaganfall war, dass sie sehr gute Fortschritte macht, weil sie hat gesagt, sie hat zu mir gesagt, ich möchte nicht gehen, also ihr braucht mich noch, hat sie gesagt. Mhm. Ich habe dazu keine Lust, weil der Arzt hat auch gesagt, er hätte sterben können, ne? Mhm. Ja, sicher, klar. Und dann jetzt lief es wieder und wir durften heute irgendwie suchen, ne? Also ihr geht nur morgen hin. Und ihr geht mit gutem Optimismus hin, denn das hilft ja natürlich auch. Man darf dann noch nicht zu traurig am Krankenbett stehen. Mhm. Und hoffen wir mal, dass die Mutter sich wieder erholt und dass einigermaßen alles wieder in Lot kommt. Ja, das hoffe ich doch. Aber man muss vorstellen, als ob dir eine Person einen Schlag hat, die raus wegreißt. Das ist, als ob die einer irgendwie derbe in den Magen haut oder so. Ich weiß ja nicht, ob sie mich kennt, aber vielleicht, wenn, dann grüß sie mal ganz herzlich von mir und bestell gute Genesungswünsche, okay? Das mache ich. Alles Gute, mein Lieber. Tschüss, Sascha. Tschüss. Ja, tschüss. Eva ist dran und die ist 21. Hallo. Ja. Hallo, Eva. Ja, hallo, Domian. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Prüfungsangst. Oh je. Haben wir ja fast alle. Ja. Was meinst du, ich bin beinahe gestorben damals, als ich zum allerersten Mal diese Sendung hier gemacht habe. Aha. Das ist ja auch wie Prüfungsangst, ne? Ja. Man stellt sich dahin und muss dann etwas leisten. Genauso wie, als würde man in der Schule oder in der Universität oder wo auch immer irgendwas bringen müssen, ne? Wie sieht's, was geht es denn bei dir genau? Ja, also bei mir geht's eben hauptsächlich um Prüfungen, dass ich davor Angst habe. Also ich studiere Mathematik und Chemie. Oh, Respekt. Danke. Respekt. Und, zwei sehr, sehr schwere Studienrichtungen. Ja, ehrlich gesagt. Ja, finde ich schon. Ja. Und es fängt halt mit eigentlich ganz normaler Aufregung an. Und irgendwann komme ich dann in Zeitnot, werde immer aufgeregter, fange dann auch stellenweise an, an meinen Beinen rumzupulen und sie aufzustechen. Mhm. Und mit was? Mit einer Nadel. An deinen Beinen? Du hast einen Rock an? Ja, oder eine Hose und krempel die dann hoch. Und woher hast du die Nadel? Ganz normale Stecknadel. Und die nimmst du dann mit zu der Prüfung in die Uni? Nein, bei der Vorbereitung. Ach, bei der Vorbereitung, ach so. Ja. So, und dann ist es so, dass ich zum Beispiel bei der letzten Prüfung wusste ich gar nicht mehr, wie ich in die Uni kommen sollte, weil ich die Stunde davor 7-mal mit Durchfall auf Toilette saß. Eva, eine kleine Bitte. Ja. Halt mal den Telefonhörer still. Ja, okay. Knirscht irgendwie ständig. Okay. Also Durchfall vorher, kenne ich auch alles, ja. Ja, und dann ist es so, dass ich auch sehr labil bin, was Weinen angeht. Und das ist das, was mir am peinlichsten im Endeffekt ist, weil ich meine, ich bin 21 und weine vor allen anderen Leuten. Und mir ist es auch passiert, dass ich in einem Seminar vor 25 Leuten einfach angefangen habe zu weinen, weil ich in der nächsten Stunde eine Klausur geschrieben habe und einfach damit nicht fertig kam. In welchem Semester bist du? Ich komme ins Dritte. Ins Dritte, das heißt also so viel Prüfungen an der Uni gab es noch gar nicht, außer ein paar Klausuren wahrscheinlich. Ja, ne? So 14 Stück. Mhm. Da kommt aber noch einiges auf dich zu. Ja, eben. Wie war es denn bei der Abiturprüfung? Also ein Jahr zuvor hatte ich wahnsinnige Angst davor, aber das Abitur selbst habe ich dann irgendwie überstanden, wobei ich es auch nicht gedacht hätte, dass ich das schaffe und habe auch gedacht, na gut, notfalls hörst du halt komplett auf. Ach so, so schlimm war schon, dass du daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen? Ja. Kann das jetzt wieder passieren, wenn je höher du in deinem Studium fortschreitest? Ich weiß es nicht, weil das Komische an der Sache ist, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin. Also alle Scheinnoten liegen bei mir zwischen 1 und 2. Also im Prinzip rein rational gedacht. Und ja. Du bist ja ein analytisch denkender Mensch bei den Studienfächern. Ja. Müsstest du ganz cool da reingehen, ne? Richtig. Und sagen, ich krieg das schon hin. Richtig. Und das ist auch das Problem, weil wenn ich vor den anderen Leuten weine, dann ist es mir sogar passiert, dass einer zu mir kam und richtig sauer war und gesagt hat, hey, was heulst du? Meine Freundin, bei der geht's um Bestehen oder nicht Bestehen. Und die verstehen das überhaupt nicht. Hast du auch schon mal vor einer Prüfungskommission, also beim Abitur beispielsweise, vor der Kommission geweint? Nee, also das Einzige, was mir passiert ist, dass ich halt Tränen in die Augen kriege und meine Stimme etwas schwach wird. Aber vor einer Prüfung noch nicht. Das ist ja auch okay. Jetzt erzähl mir nochmal das mit dem Stechen. Du stichst dir dann in die Beine während der Vorbereitung. Also einen Tag vor der Prüfung beispielsweise sitzt du dann da und lernst eine Formel auswendig und stichst immer mit der Nadel in den Oberschenkel? Nee, in den Unterschenkel. So sehr, dass es blutet? Ja. Das ist ja krass. Hast du dich da noch nicht mal irgendwie, dass du da eine Infektion geholt hast? Die wird wahrscheinlich nicht steril sein, die Nadel. Vermute ich. Also, entzündet sich schon, ja. Wie viele Stiche hast du schon in deinen Unterschenkeln? Sieht man das? Also ich meine es im Ernst. Sieht man da Narben und so? Ja, das ist halt jetzt, also ich meine, ich ziehe keine kurzen Hosen mehr an, gehe auch nicht mehr ins Schwimmbad. Und war jetzt aber im Urlaub und habe gedacht, okay, Salzwasser und Sonne hilft vielleicht. Und es ist auch ein bisschen besser geworden, also die aktuellen Entzündungen sind abgeschwollen, aber dann habe ich halt festgestellt, dass alles voller Narben ist. Also aktuelle Entzündung, so schlimm ist es schon. Warum immer in den Unterschenkel, warum nicht woanders hin? Gut erreichbar und nicht für alle sichtbar. Also auch da wieder ein bisschen Kopf dabei, ne? Also Menschen stechen dann da, wo man es nicht so sehen soll. Aber das finde ich schon ein heftiges Warnsignal eigentlich, Eva. Bis zu einem gewissen Punkt haben wir das ja alle, dass man völlig nervös ist. Und ich habe da für mich auch nie ein Rezept gefunden, wie ich das überwinde. Ich überwinde es eigentlich nur, indem ich es mache. Indem ich dann denke, komm, jetzt ist alles scheißegal. Jetzt geh da hin und mach es. Und wenn es nicht funktioniert, dann geht die Welt auch nicht unter. Und ich versuche immer das zu relativieren bei mir, dass ich denke, es gibt viel schlimmere Dinge. Wenn du morgen erfahren würdest, dass du einen Tumor im Kopf hast, ist tausendmal schlimmer, als irgendeine Live-Sendung zu vergeigen, jetzt in meinem Fall, oder früher irgendeine Prüfung zu vergeigen. Und ja, das hilft mir schon ein bisschen weiter. Man darf das irgendwie alles nicht zu hochheben. Und wenn es daneben geht, okay, das nächste Mal wird es schon klappen. Ja, aber das sind so Sätze, die mich irgendwie gar nicht beruhigen. Ich weiß. Das hat auch lange gedauert, ich mir das so richtig habe eintrichtern können, dass ich da so ein bisschen abgeklärter rangegangen bin. Dass ich dachte, na, so what, wenn es so ist, dann ist es halt so. Egal. Ja, oder meine Eltern sagen auch, Gott, dann studierst du halt 2 Semester. Oder so, genau, ja. Aber ich glaube, das hat bei dir jetzt wirklich einen Grad schon erreicht, dass man mit solchen vernünftigen Überlegungen gar nicht mehr an dich herankommt. Oder du selbst gar nicht an dich herankommst. Ja. Wenn das schon in diese Verletzungsebene kommt. Ich würde vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Wochen redest. Weil ich glaube, da muss man dann schon fachkundige Auskunft bekommen. Das kann man nicht mit so einem normalen Ratschlag, glaube ich, hinkriegen. Ich habe die Elke hier heute Nacht. Und das geht jetzt gleich so, du legst auf und wir rufen dich zurück. Das heißt, die Elke ruft dich zurück und dann kannst du mit der reden. Okay. Ich hätte noch eine Frage an dich. Was willst du mit dem Studium Mathematik, Chemie mal machen? Lehrerin werden? Oder ja, genau. Ach, Lehrerin, nicht in die Forschung. Nee. Gibt es viele Frauen, die da studieren? Oh, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also doch, also in Mathematik ist es in etwa 50-50 und in Chemie sind wir sogar mehr Frauen. Also ich muss sagen, ich habe auf dem Gymnasium auch immer sehr gerne Mathematik gemacht. Aber es gibt ja nun ganz viele Leute, die das kalte Grausen kriegen, wenn die Mathematik hören. Kannst du sagen, was dich an Mathematik so fasziniert, so sehr, dass du es sogar studierst jetzt? Ich finde Mathematik total faszinierend und für mich gibt es bei Zahlen oder so irgendwelche Zusammenhänge, die ich da irgendwie sehe und ja, also manchmal sage ich Zahlen leben. Also Zahlen leben sogar. Ja, also ich finde das schon ziemlich gut und das fände ich halt toll, wenn ich diese Faszination etwas weitergeben könnte. Ja, wenn du selbst so begeistert bist davon, bist du vielleicht irgendwann eine tolle Mathematiklehrerin. Und das ja, ist ja das der Weg ist sehr weit. Der Weg ist sehr weit, ja. Und ich fand es immer faszinierend bei Mathematik, dass man es mit Logik zu tun hat. Es ist alles logisch. Ja. Es ist völlig klar alles, ne? Man muss es halt, man muss sich nur konzentrieren drauf und. Also, liebe Eva. Ja. Wir machen das jetzt mit der Psychologin so und ich hoffe, dass du vielleicht auch durch ein paar Beratungen noch mal sehen, was sie gleich zu dir sagen wird, das in den Griff bekommst und damit uns nicht so eine gute Chemie- und Mathematiklehrerin abhanden kommt, ne? In Spee. Okay. Alles Gute. Warst du jetzt eigentlich auch aufgeregt, hier in die Sendung zu gehen? Ja, auch. Aber ich hoffe, du hast ihr nicht in die Beine gestochen. Nein, das habe ich nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alles Gute und Wir rufen gleich zurück. Okay, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. 1:30 und 50 Sekunden, kleine Pause. Und 31 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne feste Themenvorgabe von uns. Wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr das machen. Versucht durchzukommen. Das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111. Und ganz schnell zwischendurch mal ein freundliches Fax von Dieter von Löffelholz aus der Nähe von Stuttgart. Die Vorwahl kann ich nicht genau lesen. Egal, er schreibt, Thema Big Brother. Hi Domian. Gerade läuft im TV, in Klammern RTL, Bärbel Schäfer mit Christian als Gast. Christian ist der totale Kotzbrocken. Wie konntest du dich, Domian, nur im Nachhinein mit diesem Arsch solidarisieren? Manchmal tickst du offenbar auch nicht so ganz richtig. Trotzdem habe ich gerade das neue Domian-Buch bestellt. Ich bin gespannt, denn der Herr Spekowski ist ja ein seriöser Mann. So long, Dieter von Löffelholz. Ja, die Meinungen sind halt wirklich gespalten und ich sage dann auch jetzt weiter nichts mehr dazu. Aber so sehen es halt auch viele und das ist ja auch in Ordnung. Lucy. Lucy ist ein schöner Name, das gefällt mir. Lucy, 19 Jahre. Hallo Domian. Hallo. Ich kenne nur Lucy Electric. Das ja, bist, nee, nicht so ganz. Das bist du aber nicht. Nein, das bin ich nicht. Die hat das auch gesungen mit dem Mädchen. Ich bin so froh, dass ich ein Mädchen bin. Ne? Ja, ich weiß wohl. Ja. Das bin ich im Moment auch. Das bist du im Moment auch. Was ist los? Dein Thema. Hallo? Jetzt ist die Lucy weg. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich mich so gefreut auf sie. Hallo Lucy? Es rauscht, glaube ich. Ach. Dann bitte ich meine Regie, die Lucy nochmal anzuwählen. Und wir nehmen Pia. 29 Jahre alt. Hallo Pia. Ja, hallo. Hallo Pia. Ja, dein Thema. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, mein Thema ist Coming Out. Zu was Coming Out? Als was? Als Lesbe? Zu mir. Zu dir? Erzähl. Ja, ja gut, also Coming Out, ich meine, du weißt ja, was es ist. Ich denke gerade darüber nach, ob es immer was mit Sex zu tun hat, Coming Out. Ich glaube ja, ne? Aber erzähl. Ich denke auch. Ja. Also ich habe eben vor kurzer Zeit, also letzte Woche, war ich krankgeschrieben und habe endlich mal Zeit gehabt, ganz über mich selbst nachzudenken, über mein vergangenes Leben und über die vielen Einzelheiten, die da passiert sind. Und mir kamen immer wieder Sachen in den Kopf, die mir eigentlich so relativ klar waren, die ich aber nicht sehen wollte und auch nicht sehen durfte irgendwie. Mhm. Und zwar wurde, ja... Was, waren, so ganz konkret, zu was ist jetzt das Coming Out, findet das statt im Moment? Von einer heterosexuellen jungen Frau zu einer lesbischen Frau? Ja, genau. Und das kam durch dieses Krankgeschriebensein und das Nachdenken? Ja, ich hatte eben eine Verletzung und konnte nichts im Haushalt machen, nichts, ich konnte nicht Auto fahren, gar nichts. Ich saß eben nur zu Hause und habe viel nachgedacht, viel gelesen, viel Musik gehört und habe eben dann endlich mal nach 29 Jahren oder... Aber das ist doch wunderbar, dass man einfach zu Hause sitzt und denkt, also irgendwie bist du ja doch vielleicht anders gepolt. Die meisten erleben das ja, indem sie es tun und so irgendwie so ein bisschen Geschmack dran finden. Hast du noch nie mit einer Frau Sex gehabt? Nein, das noch nicht. Und trotzdem sagst du jetzt, ich bin eigentlich lesbisch. Ja. Würdest du so krass sagen oder würdest du sagen, sagst du, ich bin eigentlich bisexuell? Eben, das weiß ich nicht. Also es war eben schon in meiner Kindheit so, dass ich immer Frauen interessant fand und mich auch mal in die Stiefmutter einer Freundin verliebte und meiner Freundin das eben auch sagte. Und ja, sie hat mich dann eben ziemlich runtergemacht. Und sich lächerlich drüber gemacht und dann war das Thema eigentlich für mich durch. Ich fand zwar Frauen immer toll, aber die Gesellschaft sieht es eben nicht so, dass... Ja. Nicht also, so gerne, aber ich glaube, dass dieses Tabu bricht immer mehr auf. Ich so denke ganz auch. Ich habe auch die Erfahrung. Bist du im Moment in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung zu einem Mann seit 7 Jahren. Das verkompliziert natürlich das einiges. Ne? Du bist in einer festen Beziehung und wirst mal ein paar Wochen krank und dann wird dir in dieser Krankheitsphase, weil du mal ein bisschen Ruhe hast, klar, ich bin eigentlich lesbisch. Das ist schon kurios. Eigentlich. Nein, das ist schon viel, viel länger in mir drin. Also, gibt es denn im Moment überhaupt eine Person, eine Frau, die dir vielleicht so ein bisschen Anlass auch noch gegeben hat, da noch intensiver jetzt nachzudenken, in die du vielleicht sogar ein bisschen verknallt bist? Ja, das war auch immer so gewesen. Es war immer so gewesen, dass ich irgendwelche Frauen hatte, in die ich mich verknallt habe, aber es eben nie funktioniert hat. Ich habe es auch nie offen dargelegt, was mit mir ist. Jetzt habe ich natürlich ein Dilemma. Eigentlich würde ich jetzt natürlich sofort hinaus posaunen, Mädchen, leb es und versuche es zu leben und versuche dich, um zu testen, was du bist, damit du weißt, wie du dich zu begreifen hast. Aber du bist ja in einer Beziehung. Ich habe in meinem Umfeld schon seit Monaten... Wie gesagt, in mir schlummert es halt schon seit Jahren. Ich habe in meinem Umfeld eben schon die ganze Zeit nachgeforscht. Wie stehen meine Freunde und Verwandten dazu? Und habe auch mit meinem Freund drüber gesprochen. Was wäre, wenn ich dir mal mit einer Frau fremdgehen würde? Und dann hat er gesagt, ja, das ist okay. Ehrlich? Und mich würde es auch nicht wundern bei dir. Und ich habe auch sonst so nähere Freundinnen gefragt. Und die haben auch alle gesagt, nö. Das würde uns nicht wundern. Ich habe es aber mal so als Spaß hingestellt. Also Pia, da hast du ja quasi den Freibrief von deinem Freund bekommen, es zu tun. Dann tu es, ja, Mensch. Wenn es sich ergibt, dann mach es. Dann mach die Erfahrung. Ja, ich finde es halt schwierig, da rauszubrechen. Ich habe das Gefühl momentan, ich lebe in der Zwischenwelt. Ich bin Erzieherin, ich arbeite in Wiesbaden in einem großen Kindergarten und da ist eben diese Frau, die ich ganz toll finde. Die ist eine Mutter. Eine Mutter ist das, keine Kollegin von dir? Nein, nein. Die lebt zwar in Scheidungen und die haben ein super Verhältnis miteinander, ihre Kinder. Auch privat? Trefft ihr euch privat auch? Nee, nein. Dann triff dich doch mal privat mit ihr. Wie macht man das? Ja, ich weiß es auch nicht. Nein, ich meine, wie das Verhältnis da zwischen euch ist. Wenn du sie sehr oft siehst und ihr euch wunderbar unterhalten könnt, dann kann man da ganz einfach den Vorschlag mal machen, ach, wir können doch eigentlich mal einen Kaffee trinken am Samstag oder so. Ich bin super sensibel und ich habe auch schon immer von Männern Abschmetterungen bekommen. Ich wurde immer zurückgewiesen. Pia, das musst du aber machen, das musst du aushalten. Und wer so mutig ist, hier anzurufen und vor Hunderttausenden von Menschen das zu erzählen. Mehr noch, viel mehr. Der kann, oder die wird auch den Mut haben, eine sehr nette Frau einfach mal zum Kaffee einzuladen. Dann kann man ja mal ein bisschen vortasten, ob sie diesbezüglich auch Ambitionen hat oder wie ihre Lebenssituation ist, ob man da überhaupt ein offenes Ohr findet. Aber von nichts kommt nichts. Blöder Satz, aber ein stimmiger Satz. Ne? Du musst jetzt auch vorpreschen. Aber jetzt hier am Telefon sieht mich kein Mensch und keiner weiß, wer ich bin. Natürlich, ja. Klar. Und wenn ich diese Frau anspreche, dann... Aber die weiß ja... noch länger bei mir in der Gruppe. Ja, natürlich, das macht... Deswegen war ich gerade auch ein bisschen zurückhaltend, weil das verschmilzt so das Berufliche und das Private ineinander. Das macht es ein bisschen kompliziert. Aber du musst ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fahren. Du kannst ja erstmal ein bisschen vortasten. Gibt es denn sonst nicht noch eine andere nette Frau, die nur gerade nicht eine Mutter ist von deinen Kindergartenkindern? Ja, es ist halt schwierig. Ich habe eben dieses Outing, wie gesagt, da stecke ich momentan krass drin. Und ich habe auch eine frühere Schulfreundin, die ist lesbisch und die lebt es auch. Und als ich damals mit ihr in der Schule war, das war so ein gutes Gefühl für mich, weil ich gemerkt habe, sie ist einen Schritt weiter als ich. Und sie lebt das, was ich eigentlich leben möchte. Mit ihr, ich habe sie dann seit Jahren nicht mehr gesehen, sie habe ich dann am Mittwoch wieder getroffen und sie war die Erste, der ich das gesagt hat. Und sie hat gesagt, ja, ich dachte es mir eigentlich fast. Mhm. Weißt du, Pia, man kann das jetzt auch nicht vom Zaun brechen. Ja. Aber wichtig ist ja erstmal die innere Entscheidung für dich, dass du denkst, ich bin so veranlagt, das ist ein Teil meines Lebens. Und die Entscheidung, ich möchte es eigentlich mal demnächst leben. Und wichtig ist, dass dein Freund gesagt hat, okay, mach es mal. Ich gebe dir, du kannst mit einer Frau fremdgehen, mir ist es egal. So, und dann musst du jetzt auch mal sehen, wie sich alles so weiterentwickelt. Man kann ja jetzt nicht heute entscheiden, übermorgen machst du das und das. Mhm. Man muss ja erstmal die innere Bereitschaft, quasi die Türen aufmachen innerlich. Und die bist du ja dabei schon zu öffnen. Und das ist doch schon mal eine tolle Sache. Ich denke aber, das ist noch ein sehr langer Weg. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und du musst ein bisschen mutig sein. Und wenn du eine Abfuhr bekommst, na, es ist auch egal. Es ist genau wie der Prüfungsangst vorhin. Na und? Dann die nächste, bei der nächsten klappt es. Mhm. Es gibt so viele schöne Töchter, ne? Überall. Ja, sicher. Aber schon interessant, interessant. Und vor allen Dingen, dass dein Freund da so locker mit umgeht. Ja, ich denke mal, liebst du deinen Freund? Nein. Wie bitte? Nein. Ich dachte jetzt, ja, ich liebe ihn über alles. Nein, nein, sagt sie. Warum bist du mit ihm zusammen? Ich habe ihn nie geliebt und ich liebe ihn auch nicht. Wir sind damals zusammengekommen vor 7 Jahren, weil ich sehr alleine war. Ich bin bei meiner Mutter ausgezogen und ich war in einem kleinen Ort, Bus fuhr nicht oft. Okay, keine lange Erklärung. Und so weiter. Und er war immer derjenige, der mich, wir sind immer überall hingegangen und dann ist es entstanden irgendwann. Das ist so eine ganz pragmatische Beziehung. Ja. Weiß er, dass du ihn nicht liebst? Ja, wir reden auch beide drüber. Mhm. Er sagt, oh, nö, ich liebe dich nicht. Aber ich meine, das ist das, was wir leben, ist eine normale Beziehung. Naja, das ist hoffentlich keine normale Beziehung, wenn die Frau ganz klar wie aus der Pistole geschossen sagt, nee, den liebe ich nicht. Mhm. Eigentlich wäre es ja auch vielleicht schön, wenn ihr mal ein bisschen Ordnung in euer Leben bringen würdet. Ich denke, da ist es momentan dran. Also wir sind da momentan dran. Mhm. Und jetzt, dass das einfach wirklich definiert wird als gute Freundschaft, das wäre doch dann okay. Ich denke, darauf läuft es auch mittlerweile hinaus. Also es tut sich viel im Leben von Pia. Ja, wir werden noch viel von ihr hören, vermutlich. Na, hoffentlich. Aber weiter so, ist schon ein guter Ansatz, finde ich. Okay, danke. Viel Erfolg und viel Glück. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Hui, da ist sie wieder. Lucy. Ja, hier bin ich. Was hast du gemacht gerade? Ich wollte das Handy lauter machen. Ach, ihr Mädchen und Technik, ne? Ja, sicher. So, meine Liebe. Ja, mein Thema wolltest du wissen, ne? Klar. Also mein Thema ist, ich habe mich vor 3 Wochen prostituiert. Du hast dich vor 3 Wochen prostituiert? Ja, also ich arbeite seit 3 Wochen in einem Laufhaus als Prostituierte. Achso, du arbeitest jetzt seit 3 Wochen als Hure. Genau, so ist es. Warum? Ja, das war den Umständen entsprechend. Also das ist mir schon klar, dass das den Umständen entsprechend ist. Ich bin ziemlich früh von zu Hause ausgezogen und aus Dummheit ziemlich viele Schulden gemacht, Warenhausbestellungen und so ein Krimskram, Mietrückzahlungen und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich meine Wohnung verloren und eine Freundin von mir hat hier gearbeitet, die hat mir einen Job in der Küche besorgt. Und irgendwann bin ich dann eben aufgestiegen. Jetzt bin ich seit 3 Wochen auf Zimmer. Auf Zimmer nennt sich das. Das ist also ein Bordell, in dem du arbeitest. Ja, ein Laufhaus. Laufhaus? Also, was ist ein Laufhaus? Kenn ich gar nicht. Laufhaus ist, die Mädchen mieten sich hier die Zimmer an. Ach so. Und die Freier gehen hier durch, schauen in die Zimmer rein und ja, das kenn ich, ja. Da gehen sie rein. Wusste nicht, dass man das so nennt, ja. Und es gab da sogar eine Küche. Ja, genau, für die Mädchen. Und jetzt bist du aufgestiegen. Lustig, aufgestiegen, ja. Und bist auf Zimmer. Genau. Seit 4 Wochen? Nee, seit 3. Das ist seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Und wie fühlst du dich dabei? Ich sag mal, am Anfang ist es ziemlich schwer gewesen, weil ich bin auch nicht die Erfahrenste gewesen, sag ich mal. Also ich habe mich bei Beziehungen immer ziemlich doof angestellt, die haben nie sehr lange gehalten und so. Und im Bett ist nicht sehr viel gelaufen. Mhm. Aber mittlerweile, ich sehe das als Job und als Arbeit und ich weiß jetzt mittlerweile auch, welche Menschen zu mir stehen und welche Leute sagen, pass mal auf, Kleines, du bist die gleiche geblieben, egal was du machst und wir respektieren das. Gehst du denn damit offen mit um in deinem Freundeskreis? Wissen die Bescheid? Ja, die wissen Bescheid. Ich habe vorher in der Diskothek an der Tür gearbeitet. Mhm. Das war ein After-Hour-Laden und die wissen das eigentlich fast alle. Mhm. Das ist auch der größte Teil meines Freundeskreises. Du hast ja gerade in unserem ersten Gespräch, welches dann abrupt zu Ende war, gesagt, du bist auch froh, dass du ein Mädchen bist. Ja, weil ich mich sonst aus diesem Dilemma, in dem ich gesteckt habe, nicht hätte befreien können. Wie hoch waren denn deine Schulden eigentlich? 50.000 Mark. Ja, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Jetzt, gerade wenig, sagen wir es so. Aber hast du eine Schulausbildung? Nee, einen Schulabschluss meine ich. Ja, ich habe mein Abitur gemacht. Abitur hast du sogar? Ja. Wann, in welchem Alter bist du? Du bist ja erst 19, wann hast du Abitur gemacht? Ja, von 16 an. Also diesen Sommer bin ich fertig geworden. Ich bin damals von zu Hause ausgezogen. Achso, du bist von zu Hause ausgezogen, hast ziemlich viel Unsinn gemacht, aber trotzdem dein Abitur durchgezogen. Ja. Das ist ja schon eine Leistung. Finde ich. Manch eine hätte es hingeworfen alles, ne? Eventuell, aber das ist, weil ich mein Ziel vor Augen habe. Und darum mache ich das jetzt auch. Also ich packe mich jetzt an meinen eigenen Haaren und will mich hier wieder rausziehen. Höre ich daraus, dass das für dich nur so eine Zwischenphase ist? Dass du dich jetzt nicht einrichtest darauf, die nächsten 20 Jahre als Hure zu arbeiten? Nein, das auf gar keinen Fall, weil so Sachen wie Aussehen und Geld, das ist vergänglich. Man kommt nur mit dem weiter, was man im Kopf hat. Also finde ich. Sehr guter Satz. Was ist denn dein Ziel? Mein Ziel ist, dass ich nächstes Jahr anfangen möchte zu studieren. Und was? Psychologie. Ich dachte es mir. Ich dachte es mir irgendwie, warum, weiß ich auch nicht. Und ja, irgendwie dachte ich es mir. Ich meine, das ist natürlich eine wahnsinnige Grundlage, die du da hast. Wenn du später mal als Psychologin arbeitest, kennst du das Leben wirklich von unten. Ja, ne? Im wahrsten Sinne. Es ist nur zu hoffen, dass du dann den Absprung auch schaffst aus dem Milieu. Ja, deswegen bin ich auch meinen Freunden so dankbar, weil das weiß ich, dass ich das jetzt als Freunde bezeichnen kann, weil die auch zu mir stehen, weißt du? Ist es denn so, dass du eigentlich das nur so lange machen möchtest, bis die Schulden abbezahlt sind, oder wirst du dein Studium damit auch finanzieren? Ich werde das jetzt ein Jahr durchziehen und so viel wie möglich beiseite legen. Mhm. Und wenn ich dann nach Stuttgart gehe, dann hoffe ich, dass ich genug Geld dabei habe oder habe, um eventuell noch ein Jährchen über die Runden zu kommen. Ja, es gibt ja auch genügend andere Jobs, wo man halt auch Geld verdienen kann. Ne? Ich habe die letzten 3 Jahre auch an der Theke gearbeitet und da kann man ohne weiteres so weitermachen. Ich glaube aber trotzdem, du wirkst sehr locker und das hört sich auch sehr überlegt und auch sehr, sehr, sehr logisch halt an, wie du das aufziehst. Aber ist das nicht doch anders gefragt, hast du das so leicht wegstecken können, so die ersten Arbeitstage mit immer wieder wildfremden Menschen in die Kiste zu gehen und diese intime Situation? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Vor allem ist die Sache, hier kommen auch oftmals Männer hin, ja, Freier sagen wir, ne? Und heute zum Beispiel habe ich das Angebot gekriegt, da will jemand mit mir nach Amerika auswandern und solche Scherze. Und ich meine, man kriegt ein ganz anderes Bild von Männern. Ich bin früher immer, oder sag ich mal, vielleicht vor 2 Monaten oder einem Monat noch das Mädchen gewesen, wenn man der schöne Augen gemacht hat oder so, dann ist sie gleich angesprungen. Ich meine, wenn ich jetzt nicht eitel klinge, ich sehe nicht unbedingt schlecht aus, ja, aber trotzdem war ich immer froh, wenn jemand für mich da war und mich in den Arm genommen hat. Und das war meistens nun mal der Erstbeste. Und davon nehme ich jetzt Abstand. Wenn du ein Angebot bekommst, dass du mit auswandern sollst aus Südamerika, kann man Nein sagen und die Sache ist vom Tisch. Aber es gibt sicher Situationen, die du durchziehen musst, die nicht so einfach zu verarbeiten sind. Gibt es manchmal Momente, wo du das Kotzen kriegen möchtest? Ja, da kommen schon komische Wünsche. Also ist klar. Vor allem finde ich diese Respektlosigkeit uns Mädchen gegenüber, die finde ich eigentlich am schlimmsten. Ihr seid also Ware, ne? So behandeln die euch wahrscheinlich, wie ein Stück Ware. Es kommt hin und wieder vor und manchmal habe ich das Gefühl, die Freier, die sehen uns auch gar nicht als Mensch, der wir ja nun trotzdem noch sind, egal welche Arbeit wir machen, sondern als Objekt. Zum Beispiel, wenn hier dann jemand vor der Tür steht und für 50 Verkehr ohne Kondom haben will oder so, sich dann beschwert, wie teuer wir doch wären und solche Scherze, da bleibt einem dann nichts anderes übrig, als diese Person mit sich selber zu konfrontieren und zu sagen, was müsste man dir denn zahlen, damit du dich hier hinsetzt. Aber du musst ja auch nicht jeden nehmen, ne? Du kannst ja auch sagen, mit ihnen möchte ich das nicht machen. Ganz genau, ich mache auch nicht alles. Also da. Wie teuer bist du denn? Was kostet denn so eine normale, schöne Nummer mit dir? Nackt? Nackt, ja. Ja, klar, natürlich nackt. Ja, 100 Mark, aber das ist dann begrenzt auf 20 Minuten. Hast du dabei in den 3 Wochen jetzt ein einziges Mal eine sexuelle Empfindung gehabt? Ja, muss ich leider zugeben, auch wenn es nicht so sein darf eigentlich. War das ein Mann, den du auch eigentlich sehr attraktiv fandst und nett fandst? Das war jemand, den ich von vorher kannte. Ach so. Ja. Hast du denn jetzt privat, ich meine, du redest jetzt erst von 3 Wochen, aber immerhin, 3 Wochen sind ja auch unter Umständen in so einem, wenn man so neu da reinkommt, auch eine lange Zeit. Hast du noch private sexuelle Gelüste, wenn dein Job vorbei ist? Ja, natürlich. Das kannst du klar trennen voneinander. Ja, eindeutig. Hast du einen Freund? Jein. Also keine richtig feste Beziehung im Moment? Nein. Nee. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, die kommen auch schon mal mit ganz abartigen Wünschen, die Freier. Ja. Was war denn der abartigste Wunsch, der an dich herangetragen wurde? Oh, Ja, von wegen Natursekt und so, solche Sachen. Das ist eigentlich etwas, was mir total widerstrebt. Mhm. Ich meine, wenn ich das bei jemandem mache, das ist was anderes. Mhm. Aber der kam dann also ins Zimmer und hat für eine halbe Stunde bezahlt und ist davon ausgegangen, der könnte mich jetzt anpinkeln. Mhm. Und ich habe ihn dann, gelinde gesagt, rausgeschmissen. Mhm. Sind die Freier in der Regel eigentlich sauber oder möchtest du dir oftmals die Nase zuhalten? Luft anhalten. Luft anhalten. Also nicht sauber. Nicht wirklich alle. Mhm. Die stinken. Es gibt es, ja. Mhm. Aber du bist guter Dinge, dass du das so für dich hinkriegst, auch ohne, ja, ohne seelische Probleme oder so? Sicher. Ja, wirkst auch wirklich ich aus... Ich hoffe jedenfalls. Bitte? Ich sagte, ich hoffe jedenfalls. Ja, du wirkst auch ausgesprochen sympathisch, muss ich dir sagen. Dankeschön. Ja, und auch jemand, der so sein Leben in der Hand hat. Das ist auch eine tolle Sache, weil du halt auch klare Pläne hast, ne? Mhm. Gehen wir jetzt mal noch ein Stück weiter. Plan ist zu studieren, Psychologie zu studieren, ist ein langes Studium. Hast du auch einen Traum, was du dann hinterher als Psychologin mal machen möchtest? Ich möchte Gerichtspsychologin werden. Warum Gerichtspsychologin? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, dieses Erstellen von Täterprofilen und solche Sachen, was man da so alles macht, ne, das ist eine irrsinnige Herausforderung. Also das wäre wirklich was wahnsinnig Spaß macht. Also ich finde dich so nett. Bei mir arbeiten ja auch mal Psychologen im Hintergrund. Wenn du mal einen Job brauchst und... es uns noch gibt, kannst du dich bei uns auch bewerben in ein paar Jahren. Ja, okay. Dann sag ich, hier ist die Lucy. Hier ist die Lucy, genau. Darf ich dich noch was fragen? Musst du jetzt auch nicht antworten. Du hast ja gesagt, dass du so viel, so hohe Schulden hast und dass du so richtig reinklotzt jetzt und arbeitest. Auf wie viel Verdienst kommst du denn jetzt im Monat? Kannst du das so grob sagen? Im Monat hast du ja noch gar nicht, in der Woche, sagen wir es so. Ich meine, ich bin jetzt 3 Wochen dabei, ne? Mhm. Das ist ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, so zwischen 5.000 und 8.000 Mark vielleicht. Pro Woche? Also, ja, es gibt auch, es gibt auch Tage, die laufen überhaupt nicht gut. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche Freitag Geburtstag, ne? Und ja, da habe ich keine müde Mark verdient. Und am nächsten Tag dafür richtig. Also es kommt immer drauf an, wie man selber auch ist. Wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Tag nichts verdient hat, so richtig, und dann ist auf einmal Lauf, aber man zieht ein Brett zum Fürchten, also dass man wirklich schlechte Laune hat, dann kommt auch keiner rein. Und so im also Durchschnitt? Ist optimistischer. Ist klar. Und wenn und so im Durchschnitt pro Tag, wie viel sind das? Wie viele Männer? Kann man das so ungefähr sagen? Ja, kommt auf den Tag an. Klar, ja, aber so 10, ja. 10 können es schon sein. Ja, doch. Aber das ist nicht alles Verkehr. Also da kommen auch welche her, die möchten einfach nur reden und die brauchen ein bisschen, ja, Persönlichkeit, sag ich mal. Die brauchen jemanden, mit dem sie sich austauschen können und wo sie von zu Hause erzählen können. In der Tat. Und dass deren Urteil fällt. Es kommen Männer zu dir, die überhaupt gar keinen Sex mit dir haben wollen, sondern die nur quatschen wollen? Ja, die legen sich dann dahin und dann bist du ein bisschen nett, dann streichelst du ein bisschen und dann sagen so, weißt du was, eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust. Lass uns ein bisschen unterhalten oder so. Ist ja praktisch für dich dann, ne? Da bist du auch ein bisschen eine Seelsorgerin, ne? Du kriegst ja viel zu hören. Du wirst viel, viel zu hören kriegen demnächst wahrscheinlich. Ein Stück weit, ja. Mhm. Sind das verheiratete Männer? Oder kreuz und quer alles? Kreuz und quer alles. Auch junge, alte? Ich habe ziemlich viele Jugendliche. Mhm. Also nicht 16, 17 oder so. Klar, die kommen hier nicht rein, ne? Aber so 22, 23. Mhm. Hast du so nach oben irgendwie eine Grenze, dass du sagst, also ab 50 nehme ich keinen mehr? Nein, ich habe vielmehr die Grenze, wenn mir jemand schon unsympathisch an der Tür begegnet, dass ich dann sage, weißt du was, ich glaube, das passt nicht, schau dich mal lieber nochmal um, vielleicht findest du das. Und das akzeptieren die dann auch? Ja, sicher. Ja. Also unsere Zeit rennt, ich könnte mit dir noch sehr lange reden, ich merke schon, dass du viel zu erzählen hast und es sehr angenehm ist, mit dir zu plaudern. Wir machen jetzt mal Schluss. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und hoffe, dass du das so hinkriegst, wie du das jetzt geplant hast, ja klar. Man ruft hier ja eigentlich keiner an, ohne dass man einen Appell an andere Leute hat. Und da habe ich erstmal einen Appell an die Allgemeinheit, dass die uns Mädchen einfach normale Menschen sehen wollen. Wir wollen niemanden irgendwie den Stand als Ehefrau abständig machen oder ähnliches. Und dann habe ich einen Appell an die Freier, dass die uns auch noch als Mensch sehen und nicht als Objekt. Weißt du, Lucy, ich bemühe mich sehr darum, in dieser Sendung, gerade was du als ersten Punkt genannt hast, ich unterhalte mich sehr gern und oft mit Huren. Und möchte, sofern ich das kann, im Rahmen dieser kleinen Sendung wirklich dazu beitragen, dass man diese Frauen hundertprozentig respektiert, weil ich so tolle Frauen schon kennengelernt habe, die in dem Milieu und in dem Geschäft arbeiten und es das Gemeinste der Welt ist, diese Frauen zu diskriminieren. Ganz genau das ist es. Man erwartet von anderen Leuten Toleranz und dann sollte man die selber auch ausüben. Grüß die anderen Mädels von mir. Mach ich. Alles Gute. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, ciao. Tschüss. Manni ist dran und Manni ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hi. Na? Na, also ich habe ein Problem und ich habe keine Schamhaare. Du hast keine Schamhaare? Nee. Überhaupt keine? Nein. Du bist ja auch erst 15 Jahre alt. Ja, und ich bin 1,40 Meter groß und ich weiß nicht, ob das an meiner Größe liegt. Kann sein, dass du ein Spätzünder bist. Ich will dir mal was sagen, Manni. Ich hatte mit 15 Jahren auch noch keine Schamhaare. Im Ernst. Im Ernst. Warum kommt das denn? Und habe damals wirklich mich zu Tode geschämt, so beim Duschen oder beim Sport, vor den anderen Jungs, weil die hatten natürlich schon so richtige Pelze da. Und ich sah immer noch aus wie so ein kalorisiertes Baby. Ja, das ist bei mir ja auch. Und ja. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht hin. Ja. Da wird man dann auch gehänselt, ne? Geht dir das auch so? Ja. Mhm. Das werde ich dann auch immer. Das ist. Und wenn du noch so ein kleiner bist und nur 1,40 groß bist? 1,42 bin ich und dann. Ja. Dann, ich weiß nicht, ob das daran liegt und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Spiel, Kekse wichsen. Kekse wichsen? Nee, kenne ich nicht. Was ist das? Also, da kommt ein Kekse in die Mitte und dann, also holt man sich dann einen hoch. Ja. Ja, und dann, spritzt man halt und dann auf den Keks. Und wer den Keks nicht trifft, der darf den dann essen. Ach, das ist ein schönes Spiel. Das könnte ich mit meinen Kollegen hier auch mal spielen hier nach der Sendung. Nein, ein Scherz war das natürlich. Ja, und auf jeden Fall, ich kann auch. Bei dir spritzt ja wahrscheinlich noch gar nichts. Nee, tut's ja auch nicht. Ja. Und deswegen kann ich da auch gar nicht mitspielen und alle meine Freunde machen das immer. Also meine, jetzt ganz im Ernst, ich bin hundertprozentig sicher, dass das jetzt in den nächsten 1-2 Jahren bei dir sich genauso entwickeln wird wie bei den anderen Jungs. Das ist normal. Es gibt halt junge Männer oder Jugendliche in deinem Alter, im Alter von 14, 15, wo das noch nicht so entwickelt ist. Und es gibt andere wieder, die mit 12 Jahren schon sehr entwickelt sind. Das ist jetzt eine scheiß Zeit für dich. Das weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, obwohl ich Kekse wichsen nicht kannte damals. Aber es ist wirklich eine blöde Zeit. Da musst du jetzt einfach durch. Und du musst einfach dir, du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass dein Körper sich verändern wird in der nächsten Zeit. Vielleicht schießt du in den nächsten 2 Jahren zu einem 1,90 Meter großen Mann hoch. Kann sein. Und die Schamhaare kommen hundertprozentig. Ich finde das irgendwie anormal. Also. Nee, das ist noch nicht anormal. Also jeder hat das alles und alle machen sowas und so. Und ja, ich bin dann immer der Buhmann. Vielleicht ist das zufällig gerade in deinem Kreis, dass du der Einzige bist, der das noch nicht kann und noch nicht hat. Aber glaube mir, wenn man mal so durch die Lande ziehen würde, wie viele 15-jährige Jungs eben auch in deiner Situation sind und das auch noch keine Schamhaare haben und auch noch nicht andere Dinge tun können. Das finde ich total blöd und nervt mich immer und alles sowas. Hast du auch eine Freundin schon gehabt? Bitte? Hast du eine Freundin schon mal gehabt? Nein. Nee. Wie reagierst du denn darauf, wenn die anderen Jungs dich blöd anmachen? Ich gehe einfach weg und sag da gar nicht zu. Mhm. Machen die sich über dich lustig oder sind die auch schon mal gewalttätig? Na, ab und zu hauen die mich wohl mal, weil dann in der Pause oder so, dann schnappen die mich mit 2-3 Mann und dann werde ich ab und zu aber nur. Das ist ganz selten. Mhm. Früher war das viel schlimmer, da wurde ich richtig verprügelt. Mhm. Hast du denn einen einzigen Freund in der Schule vielleicht? Bist ganz alleine? Ja. Hm. Wie kommt das? Hast du dich noch nie um jemanden mehr bemüht, um einen Freund vielleicht? Die sind mir alle zu blöd. Ja. Ich weiß das nicht. Hm. Oder ich bin denen zu blöd. Die wollen nichts von mir, wollen nichts mit mir zu tun haben. In welche Klasse gehst du? In die 8. In die 8. Auf welcher Schule? Realschule. Auf der Realschule. Hm. Was sind denn deine Pläne mal? Was möchtest du machen? Weiß ich nicht. Vielleicht will ich mal Maler werden. Oder Psychologe oder so. Ja, oder Psychologe, hätten wir den zweiten heute schon. Also Manni, nochmal, ich weiß, dass das eine harte Sache ist für dich. Und so einen richtig guten Tipp gibt es da auch gar nicht. Du musst da jetzt einfach durch. Du musst die Zähne zusammenbeißen und 1-2 Jahre noch aushalten, vielleicht gar nicht mal so lange. Und dann wird sich das verändern, was deinen Körper anbelangt, ganz sicher. Finde ich aber total scheiße. Ja, aber kannst du nicht sagen... Das ist totaler Müll. Manni... Da kann ich ja nichts für. Und einmal habe ich mich mal umgedreht, dann waren wir, ich weiß gar nicht, wo das noch war, da habe ich Pipi gemacht und dann haben die anderen mich gesehen und dann haben die meinen kleinen, also gesehen und dann haben die mich dann zusammengehauen, haben die mich ausgelacht und dann haben die mich geschnappt und so. Pass auf, das ist gemein, aber so ist die Natur nun mal, da kann man nichts dran machen. Und vielleicht noch ein Rat, sofern dass du das eventuell hinkriegst, sei mal ein bisschen frecher zu den anderen. Ich habe auch fast den Eindruck, dass die das mit dir machen können. Oder dass die den Eindruck haben, ach, mit dem Manni können wir es ja machen. Sei mal ein bisschen frecher und wehr dich auch. Und mach die mal zu Sau, wenn die dich so blöd anbaggern. Das kann ich ja nicht. Warum nicht? Die sind doch viel stärker und viel größer. Aber versuch's doch mal mit Worten einfach. Das kann ich ja gar nicht. Ach, du hast jetzt gerade hier so toll geredet und erzählt. Ich muss jetzt Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Nochmal, die Schamhaare kommen, hundertprozentig. Und das durch die Zeit kommst du auch noch durch und hinterher wirst du drüber lachen. Okay? Ja, und kann ich dann auch noch Sperma machen? Kommt alles automatisch, auch der Sperma. Und mit dem Keksewichsen funktioniert dann auch. Okay? Achso, ich muss Schluss machen. Tschüss, mein Lieber. Ja, tschüss, Manni. Bis morgen, tschüss.